والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alles Lob gebührt Allah, der Herr der Welten, der seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit der wahren Religion und mit der Rechtleitung gesandt hat. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, der mit Recht und Wahrheit angebetet wird, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter ist. Ich grüße euch, liebe Brüder, Schwestern, für unseren heutigen Vortrag und ich freue mich, euch wieder zu sehen. Es ist eine große Freude, wenn man diese Gesichter immer und immer öfter sieht, jeden Sonntag. Und das ist eine sehr schöne Gelegenheit, wo die Brüder näher zueinander kommen und wo die Schwestern auch näher zueinander kommen und wo wir alle zusammen Allah subhanahu wa ta'ala preisen und gedenken mit der Hoffnung, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns sein Wohlgefallen schreibt und dass er uns ins Paradies bringt. Liebe Brüder, heute inshallah ta'ala habe ich für euch einen Vortrag ausgewählt, worauf wir eigentlich lange Zeit gewartet haben. Der Vortrag lautet: Wie sah unser Prophet sallallahu alaihi wasallam aus? Seine Beschreibung. Wir möchten heute ihn beschreiben. Vom Kopf bis zum Fuß. Seine Nase, seine Augen, seine Augenbrauen, seine Augenwimpern, heißen wir, oder? Und seine Schenkel, seine Schulter, seine Brust. Alles Mögliche werden wir heute inshallah ta'ala besprechen. Wir haben dafür mehrere Ahadithen. Es gab drei bekannte Leute, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr ausführlich beschrieben haben. Der erste Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam hieß Hind ibn Abi Hala. Hind ibn Abi Hala. Dieser Mann, der war damit berühmt, den Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den Prophet sallallahu alaihi wasallam, zu beschreiben. Wir werden heute viel und oft das Salat ala Nabi erwähnen. Das heißt, dass wir immer sagen, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal mit seinen Gefährten zusammen war. Er fragte sie: Wisst ihr und kennt ihr, der geizig ist? Dann sagen sie: Ja, klar, der geizig ist, ist derjenige, der nicht gerne ausgibt, der nicht gerne vom Geld gibt. Dann sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Nein, der Geizige unter euch ist derjenige, der meinen Namen hört und er macht nicht As-Salatu ala Nabi. Das heißt, er sagt nicht sallallahu alaihi wasallam. Dann sagen wir sallallahu alaihi wasallam, immer wenn wir seinen Namen erwähnen. Und dafür haben wir ein Versprechen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Man salla alayya salatan, sallallahu alaihi biha ashr. Derjenige, der das Salat ala Nabi einmal erwähnt, Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm zehnmal Gnaden und Barmherzigkeit. Zehnfach. Ja? Und deswegen, das ist von unserem Nutzen, dass wir das Salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam erwähnen. Der zweite Mann, der auch damit bekannt war, sein Cousin, Ali. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu wa Allah. Ali, radiallahu anhu, hat zu seinem Sohn Al-Hussein auch die Beschreibung des Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt. Die dritte Person, die damit bekannt war, war eine Frau, eine alte Frau aus der Wüste. Sie hat ihn einmal gesehen. Und sie hat ihn so beschrieben, wie keiner ihn beschrieben hat. Und mit einer Hochsprache, die die Wissenden in der Sprache nicht leicht kennen. Eine ganz schwere, hocharabische Sprache aus der Wüste, tiefsten Wüste von Arabien. Und jedes Wort muss man im Lexikon gucken, was das alles heißt, damit man zu der Beschreibung, von der Beschreibung des Propheten sallallahu alaihi wasallam kommt. Wie heißt sie? Ummu Ma'bad. Wann hat sie ihn gesehen? Als er ausgewandert ist. Von Mekka nach Medina. Mit wem war er? Mit Abu Bakr, radiallahu anhu. Und mit dem Guide, ja, und ein anderer Person. Also sie waren so eine kleine Gruppe. Und sie hatten auf der Strecke wenig Wasser und wenig zu essen. Und sie hatten Hunger gekriegt. Och, Mohammed Fassim, guckt mal, was er für euch gelitten hat. Damit ihr Muslime werdet. Er hat für euch gelitten. Er ist für euch ausgewandert. Er hat für euch sein Besitz und sein Zuhause verlassen. Er ist in der Wüste gewesen und dann sehen die dieser Zelt und dann sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu seinem besten Freund Abu Bakr, komm, gehen wir zum Zelt, vielleicht finden wir dort was zu essen. Da kommen sie an. Ummu Ma'bad hat ihn begrüßt, er hat sie begrüßt. Und dann hat er ihr gesagt, finden wir bei Ihnen was zu essen? Das heißt auch, dass er das bezahlt. Ja? Dann sagt sie ihm, Wallahi, wir kommen gerade mit unserem Leben gerade klar. Also wir haben gar nicht viel zu essen und gar nichts zu trinken. Und mein Mann ist schon rausgegangen, damit er uns was bringt, wenn er heute was findet. Dann guckt Mohammed Zweifel so und er fand ein Schaf. So an der Seite. Dünn und schwach. Und er sagt zu Ummu Ma'bad, hat dieser Schaf ein bisschen Milch? Sie hat ihm gesagt, oh, wie soll sie eine Milch haben? Guck mal, wie die ist. Die ist so schwach und so dünn. Und die konnte gar nicht mit der Herde gehen. Also sie sind alle weg und sie konnte gar nicht laufen. Deswegen ist sie auch hier geblieben. Dann sagt Mohammed Fakir, Atadanina li. Erlaubst du mir bitte, dass ich die, wie heißt das? Melike, genau. Dann sagt sie, ja, du bist, was rauskommt, mach mal. Da kam Mohammed sallallahu alaihi wasallam und er macht folgendes mit seinen gesegneten Speichen in seine Hände. Und er sagt, Bismillah. Im Namen Allahs, und das ist der Gesegnete. Als er gesagt hat, im Namen Allahs, die Schaf hat die beiden hinteren Füßen ausgebreitet. Und sie hat sich bereit gestellt. Und er sagt zu Ummu Ma'bad, gib mir deine große Schüssel, was du hast. Dann bringt sie eine große Schüssel und er beginnt zu melken. Ja? Bis der Schüssel voll ist. Er hat Ummu Ma'bad was zu trinken gegeben. Er hat Abu Bakr Siddiq was zu trinken gegeben. Er hat dem Geist was zu trinken gegeben. Und danach war er als Letzter, der trinkt. Das ist auch von der Sunna. Niemals, dass du mit Freunden bist und dass du ihnen was zu trinken gibst und du gibst dir erstmal. Niemals. Mach das nicht. Das ist nicht von der Sunna. Erstmal die anderen. Und danach du. Dann haben sie alle getrunken. Und dann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wieder gesagt, gib mir den Schlüssel. Nochmal. Und dann merkt er, bis der Schlüssel wieder voll geworden ist. Und dann hat er den vollen Schlüssel gelassen. Sie waren ja alle satt und dann sind sie weggegangen. Da kam der Mann von Ummu Ma'bad. Er sagt, woher hast du denn dieses Milch? Sie sagt ihm, so ein schöner Mann, ein schön ausgesehener Mann, ein gesegneter Mann, Mubarak. Ein Mann, wenn du ihn siehst, dann bekommst du Gänsehaut, wenn du ihn siehst, wie er aussieht, wie schön er aussieht. Gesegneter Mann, er kam und dann begann sie so eine schöne Beschreibung über den Prophet sallallahu alaihi wasallam zu erzählen. Wir haben eine leichtere in der Sprache Beschreibung von diesem Mann, Hind ابن أبي هالة. Und das ist unsere Basis für unsere Sitzung heute. Inshallah ta'ala, bei jedem Satz, wo wir Erklärung brauchen, werden wir inshallah ta'ala darüber sprechen. Sagt, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. Das ist der erste Satz. Sagt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war ein eleganter Mann. Sein Gesicht strahlte wie der Vollmond. Hatte eine mäßige Körpergröße. Bevor wir zur Körpergröße kommen, sein Gesicht. Wie war das Gesicht von Prophet sallallahu alaihi wasallam? Sein Gesicht war nicht rund und nicht so schmal, sondern in der Mitte, mittig. Und seine Farbe war glänzende Farbe, glänzt und weiß. Und in seinem Gesicht gibt es eine rötliche Farbe. Das ist von der Schönheit. Eine rötliche Farbe. Die Gefährten des Propheten sagen, Wallahi, wir haben kein anderer Mensch gesehen, der schöner als Muhammad war. Von seiner Schönheit. Sie haben ihn so beschrieben, damals war eine Redewendung das Schönste, was es gibt. Wenn Sie etwas beschreiben, dann sagen Sie wieder Vollmond. Dann sagen Sie auch über den Propheten, wie der Vollmond. Einmal erzählt uns ein Gefährte, sagt, einmal waren wir in eine schöne dunkle Nacht und war ein groß leuchtender Mond in dem Himmel. Und dann sehe ich den Mond und gucke ich auf dem Gesicht des Propheten. Ich sehe den Mond und ich gucke das Gesicht des Propheten. Sagt, Wallahi, die Schönheit seines Gesichts ist viel besser als die Schönheit von dem Mond, wenn du ihn siehst, in dieser dunklen Nacht. So haben sie ihn beschrieben. Seine Körpergröße. Seine Körpergröße strahlte, also hat eine mäßige Körpergröße, nicht sehr lang und nicht sehr kurz. So hat ihn auch Ummu Ma'dah beschrieben. Nicht lang und nicht, also nicht zu groß und nicht zu klein. Und wenn man ihn mit den großen Männern gesehen hat, dann siehst du, dass er der Größte ist. Und wenn er mit den kleinen Männern ist, dann siehst du auch nicht den großen Unterschied, dass er viel größer ist. Und wenn er neben Männern sitzt, seine Schultern sind die, sie erreichen die höchste Niveau. Also seine Schultern sind am höchsten. Also auch beim Sitzen war er richtig, sein Körper steht richtig gerade. Ja? Und so war seine mäßige Körpergröße. Sein Haar bedeckte seinen ganzen Kopf. Sein Haar war glatt. Wenn es lang war, scheitelte er es. Ansonsten überschritt es in der Länge gewöhnlich seine Ohrläppchen nicht. Das ist eine Überlieferung. Wir haben drei Überlieferungen über die Haare des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Eine Überlieferung sagt, dass seine Haare bis Mitte. Seine Haare erreichen die mittlere, also Mitte von seinen Ohren. Eine andere Überlieferung unter den Ohren, wie heißt das? Ohrläppchen, ja, Läppchen. Und die dritte Überlieferung, seine Haare kommen bis zum Schulter oder Melkibein, das ist dieser Schulterblatt. Schulterblätter, so, ja? Die Haare erreichen manchmal auch bis zum Schulter. Und so wurde Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen, in den drei Zuständen. Seine Haare waren glatt. In einer Beschreibung ist noch genauer. Sie sind nicht so weich wie die Haare der Römer Und sie sind nicht so, wie heißt der Gegenteil von Grau? Grausig. Ja. Und sie sind nicht grausig wie die Haare von den Sudanesen. So steht das. Ja? Also, er hatte eine weiche Haare zwar, aber nicht diese weiche wie bei den Europäern, was man da in der ganzen Form hat. Ja? Und nicht wie bei in Afrika. Ja? Wie die Haare von den Menschen in Afrika. Sondern, wenn du seine Haare siehst, ein ganz normale Haare, aber du siehst, als hätte er das gekämmt. Ja? Und seine Haare waren, also in seine Haare, in seinem Bart, waren 17 graue Haare. In einer anderen Überlieferung, die gehen nicht über 10. Also 10 graue Haare insgesamt. Aisha erzählt uns sogar, weil sie ihm gerne die Haare kämmt. Ja? Sie kennt ihn immer, die Haare. Wie war am Anfang die Haare des Propheten Fasslem und später? Am Anfang, Mohammed Fasslem, er wollte immer, dass die Christen und Juden an ihn glauben. Er hatte immer dieselbe Frisur wie sie. Er lässt seine Haare wachsen, ja, und er lässt das einfach wachsen bis zum Menkibein, bis hier, bis zu den Schultern, und er macht keinen Filter, also diese Trennung zwischen beide Seiten, er macht keine Trennung. Da kam Jibril al-Salam und er befahl ihm, die Trennung zu machen in seine Haare. Da erzählt uns Aisha, sie nimmt den Kamm und sie macht ihm diese Trennung hier in seine Haare und vorne lässt sie das so fallen. Ja? Die lässt das so fallen auf sein Stirn. Und bei dieser Trennung hat man ein paar graue Haare gesehen. Ja? So ist auch Mohammed Fasslem gestorben, mit diesem Zustand, was wir heute beschreiben. Nach diesem folgenden Hadith. Also, 17 graue Haare, was er hatte, und er hat in späterer Zeit seine Haare so gekämmt, dass es in zwei Seiten, also er macht Farqa, das heißt Trennung zwischen beiden Seiten. Seine Hautfarbe war hell glänzend. Darüber haben wir gesprochen. Es gibt mehrere Überlieferungen, wo sie einmal so war es zufällig, dass sie die Farbe von seinem Schenkel gesehen haben. Weiß. Weiße Farbe. Aber in seinem Gesicht war es immer diese rötliche Farbe, mit vermischt mit dieser weißen Farbe. Sein Al-Jabin. Al-Jabin, sie haben das hier mit Stirn übersetzt, aber als ich in Misal al-Arab, das ist ein Lexikon, arabische Lexikon, geguckt habe, Al-Jabin in der arabischen Sprache heißt diese Seiten von der Stirn. Schläfe, genau. Also die Schläfe. Die beiden Seiten, die heißen Al-Jabinan. Al-Jabinan. Und das ist Al-Jabha. Seine Stirn war gerade. Es gibt keine Krümmung, sondern es war gerade und groß. Und das gehört zur Schönheit eines Menschen, dass das groß ist. Ja? Seine Stirn, also hier haben Sie das mit Stirn übersetzt, war breit. Seine Augenbrauen. Seine Augenbrauen waren natürlich gewölbt und gepflegt, obwohl sie dicht waren. Berührten sie sich nicht. Hier über seine Augenbrauen gibt es mehrere Überlieferungen. Die erste Überlieferung, das was wir gehört haben, dass seine Augenbrauen richtig dicht waren. Richtig dicht. Und sie sind auch gewölbt. Und sie sind nicht durcheinander, sondern richtig gepflegt. Gepflegter Form. Und in einer anderen Überlieferung, es gibt so eine Linie, eine Zeile von Haar, die verbindet die beiden Augenbrauen, aber man sieht das nicht so, weil das ist fein. Man sah das aber, wenn er auf Reise war. Warum? Sand. Wer sagt mir warum? Ja, Staub und Sand, dann wird das deutlicher, dass er hier wirklich so eine richtige Haarzeile von Haar hat. hat. Ja? So waren seine Augen braun. Er hatte eine Ader zwischen den Augenbrauen. Man sah diesen Ader, wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich verärgert oder zornig wird, wie bei dem Krieg oder bei ähnlichen Situationen, wo Allahs Gebote abgebrochen werden. Da sah man diese Ader, wie er geschwollen ist. Ja? So steht, er hatte eine Ader zwischen den Augenbrauen, die anschwoll, wenn er sich in einem verärgerten Zustand befand. Seine Nase war glatt und hatte einen speziellen Glanz. Zu der Nase gehört auch in seiner Nase, es war lang und diese Al-Andaga, das ist dieser Teil, wo es keine Knochen gibt, spitz von Nase, das war dünn. Das war dünn und ein bisschen gibt es, ein bisschen, es guckt nach oben, aber dünn und so eine schöne Form. Und lang war seine Nase. Wenn man die Nase näher betrachtete, dachte man, dass seine Nasenspitze etwas gehoben ist. Er hatte einen dichten Bart und glatte Wangen. Zu seinem Bart gehört, dass es nicht nur dicht war, sondern auch ein Abda, so dass es ein Faust, ja, eine Faustgröße groß war. Aber die war dicht. Ja, es war dicht von den Wurzeln, war es immer viel Haare und dicht. Und die war auch groß, gewaltig geht an den Seiten. Ja? Wenn jemand mir sagt, ich habe von dem Propheten geträumt und er kam ohne Bart und er hat mir gesagt, mach so und so, sagt ihm, nein, das ist nicht der Propheten. So sah er nicht aus. Wie manche sagen, er hat gesagt, er sah den Propheten schwarzfarbig, also er hat schwarze Hautfarbe. Und er sagt ihm so und so, das ist nicht der Propheten, mit Sicherheit. Wenn du den Propheten nicht mit dieser Beschreibung siehst, dann ist er das nicht. Warum? Weil das Shaitan niemals seine Beschreibung nimmt. Muhammad sallallahu alaihi sagt, man ra'ani fil malam, faqad ra'ani, fa inna shaitan la yatamathalu bi. Derjenige, der mich im Traum sieht, der hat mich richtig gesehen. Ich war das, im Traum. Ja, im Traum. Weil der Shaitan niemals mein Gestalt und niemals mein Bild nimmt. Ja, also, seine Wangen, die waren nicht so, sag ich mal, so locker und so, sondern sie waren fest. Und sie waren weiß. Anas ibn Malik erzählt uns, wenn Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vorbetet, dann, wenn er Assalamu alaikum der rechte Seite und Assalamu alaikum linke Seite, dann sehen sie die weiße Farbe von seinen Wangen. Sein Mund, der war ein wenig groß. Und das war von der Schönheit. Das gehört zur Schönheit, dass man einen großen Mund hat. Erstmal Schönheit und Gestalt her. Zweitens, dass dieser Mensch, die meisten, die so eine Mundform haben, sie sprechen gut. Und sie haben Weisheit. Und sie haben gute Sprache von ihrem Mund. Ja? Und so war sein Mund ein wenig groß. Er hatte einen Schnurrbart. Seine Zähne waren getrennt voneinander. Also die Thanaya in der arabischen Sprache, das sind die vier Zähne. Oben zwei und unten zwei. Die vorderen Zähne. Die waren so spitz und getrennt. Ein bisschen getrennt voneinander. Und das ist auch ein Zeichen der Schönheit. Heutzutage machen sie Operationen dafür, ja, und gehen zu Kosmetika. Aber Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde so erschaffen. Sallallahu alaihi wasallam. Seine Zähne waren getrennt voneinander. Sein Hals war, hier gibt es eine Redewendung in der arabischen Sprache, wenn man das auf Deutsch übersetzt. Das ist keine bekannte Form zur Beschreibung. Aber damals, wenn sie eine Puppe machen und herstellen, dann machen sie das so fein und der Hals ist so groß und so fein und so schön gemacht. Und so wurde Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sein Hals, wie der Hals einer Puppe beschrieben. Also die schönste Form, was es gibt. Und groß. Nicht groß, dass man das merkt, dass das richtig schön ist, ja? Sondern groß und stark. Und stark. Und die Gefährten des Propheten, sie haben erzählt, wie man seine Haare zusammen macht. Das, die Farbe, was man von seinem Hals gesehen hat, ist so weiß wie Silber. Also, auch das ist auch eine Beschreibung. Schönste Beschreibung für sie war Silber. Und eine Kanne Silber. Weil die Kanne ist meistens so groß, dann sagen sie eine Kanne Silber. Ja? Und das, was unter den Haaren ist, das leuchtet wie der Mond. So wird diese Redewendung immer benutzt als Zeichen der Schönheit. Und die Farbe neigte zu weiß wie Silber, wie es hier auch steht. Er war mäßig gebaut und sehr robust, also stark. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war stark. Und keiner konnte ihn beim Kampf gewinnen. Ein Mann, der heißt Rukhana oder ein ähnlicher Name, in Mekka, der ist Kafir gewesen, ungläubig. Und er kam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er hat gegen ihn gekämpft. Und er sagt, also, und für seine Schafe, was er besitzt. Er hat die Schafe in drei Teilen geteilt. Ein Drittel hier, ein Drittel, ein Drittel. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gegen ihn gekämpft, also nur Kampf. Und er hat ihn gewonnen. Dann hat er den ersten Drittel von aller seiner Herde bekommen. Und dann hat er nochmal gemacht. Dann hat er den zweiten Drittel bekommen. Und dann hat er gegen ihn nochmal gekämpft. Ganz schnell hat er ihn gewonnen. Und dann hat er den letzten Drittel, was er besitzt. Und dann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelacht. Er sagt ihm, wir haben die Leute da gesammelt. Und sie sagen dich, wie du gewonnen bist. Und du bist dazu zerschlagen. Und noch dazu hast du deinen Besitz verloren. Nein, das gefällt mir nicht. Ich gebe dir alles. Alle deine Sachen wieder zurück. Und dann ist er an diesem Ort und in diesem Tag Muslim geworden. Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, kam zu Dar al-Arqam ibn al-Arqam. Er wollte ja Muslim werden. Und er hat geklopft. Keiner normalerweise kommt in dieser Zeit. Das war ein geheimer Ort, wo sie sich treffen. Dann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, lass mich, ich mache auf. Als er aufgemacht hat, er sah Umar radiallahu anhu, Umar war bekannt, dass er ein starker Mensch war. Und er kennt nur eine Sprache. Ja? Stärke. Dann hat ihn Muhammad sallallahu alaihi wasallam von seiner Kleidung genommen und ihn hochgebogen. Er sagt ihm, Aslim ya Umar, aber ala laka an tuslim. Ist die Zeit nicht gekommen, oh Umar, dass du Muslim wirst? Dann sagt Umar, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Deswegen sagt man heutzutage, Umar ibn Khattab ist zwischen Himmel und Erde Muslim geworden. Ja? Und dann sein Bauch und seine Brust waren im gleichen Ausmaß. Erstmal über seinen Bauch. Umm Ma'bad erzählte, er hatte nicht so einen Bauch, was man da sieht, wie bei manchen heutzutage. Das ist ein Zeichen der Stunde. Ein Zeichen, dass die Ende der Zeit näher hat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass die Männer viel also Bauch bekommen. Und leider, heutzutage ist das ist das so gewohnt. Ja? Man kann sogar eine Kaffeekanne auf seinem Bauch stellen. Ja? Kann man auch eine Kaffeekanne auf den Bauch stellen und dann trinken wir einen schönen Tisch voll. Ja? Aber Mohammed Fasilem, sein Brust und sein Bauch waren gleiche Maß und man hat fast nicht gesehen, dass es unebene, also gibt, dass der Bauch groß ist. Seine Brust war breit und groß. Seine Schulterblätter waren auch groß und breit. Und das gehört zur Stärke eines Mannes. Und dazu, es gibt nicht diese bekannte Fett. Er war kräftig und muskulös. Ja? Und er hatte Haare auf seinem Brustbereich. Aber im oberen Teil. Nicht unten. Nicht unter dem Brustbereich, sondern im oberen Teil. Und die Haare waren dünn und fein. Und er hatte Haare in seinem oberen Teil von der Brust. Und wenn es die Mitte erreicht, dann geht so eine Zeile von Haaren bis zum Bauchnabel und fein. So eine Zeile von Haaren bis zum Bauchnabel. Und er hatte auch dazu hier, also in den Schulterblättern, auch ein bisschen Haare gehabt, wie Mohammed sallallahu alaihi wasallam beschrieben wurde. Seine Brust und seine Schulter waren breit, wie es auch hier ist. Er hatte riesige Geschenke. Ha? Kräftig, nicht fett, sondern Muskeln. Er hatte riesige Geschenke. Seine Hauptfarbe neigte zu weiß. Er hatte fortlaufende Behaarung vom Hals bis zum Nabel. Und das heißt auch damit gemeint, im Brustbereich, aber das, was ich vorhin erzählt habe, steht auch in einer Überlieferung, die Sahih hat. Er hatte fortlaufende Behaarung vom Hals bis zum Nabel. Er hatte keine Haare auf dem Brustwarzen. Auf dem Brustwarzen hat er nicht Haare gehabt. Aber auch auf dem Bauch hat er keine Haare gehabt. Seine Arme, seine Schultern und seine Oberbrust waren behaart. Und dazu zu den Armen. Ein anderer Gefährte erzählt uns, dass seine Arme ein bisschen lang waren. Ein bisschen lang, aber nicht so lang, dass man das schlecht sieht, sondern kräftig. Und in oberen Form, der in oberen Teil, also Oberarm, war mit Muskeln und kräftig. Sallallahu alaihi wasallam. Seine Unterarme waren etwas lang. Achso, hier steht hier. Seine Handfläche war ausgedehnt groß. Und zu der Handfläche müssen wir hier etwas erzählen. Er hatte weiche Handfläche gehabt. Aber wir haben über Überlieferungen gefunden, er hatte harte Handfläche gehabt. Die Gelehrten des Islams erklären das damit, dass seine Handfläche und die Form ändern sich nach dem Zustand. Als er im Dschihad war und sie brauchten da ein bisschen zu arbeiten und graben und viel zu kämpfen, seine Hände sind hart. Aber in Medina und unter seinen Leuten, seine Hände sind weich. Und man hat gesehen, wenn ein Kind vorbeikommt und man riecht seine Haare, dann weiß man, dass die Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam auf seine Haare war. Er hatte es gerne, dass er den Kindern ihre Haare streichelt. Ja? Und die Geruch von seiner Hand bleibt den ganzen Tag. Und deswegen sagt Anas ibn Malik al-Hadith bei Sahihain, Bukhari und Muslim: ما لسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم Ich habe keine Seide berührt, die weicher als die Handfläche des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und ich habe niemals so einen besseren Geruch gerochen als Geruch des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und einmal erzählt uns auch Jabir, so wie ich glaube, der Gefährte heißt Jabir, er erzählt uns einmal, kam der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu vier Kindern und er hat sie in Wangen berührt mit seiner Hand. Und dann hat er ihn auch mit in den Wangen berührt. Er sagt, wallahi, den ganzen Tag rieche ich so einen schönen Geruch. Und das ist von dem Segen, was Allah ihm gegeben hat, als Gnade. Und dann, seine oberen und unteren Gliedmaßen, also von den Händen sowie von den Füßen, also die Füße, waren frei beweglich. Sie waren frei beweglich. Aber wenn Muhammad sallallahu alaihi wa sallam spricht, seine Hände waren niemals hoch, immer unten. Immer unten. Und wenn er in seinen Sitzungen ist, dann berührt er ab und zu mit seiner rechten Hand seine linke Daumen. So. Er spricht so. So spricht Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er berührt mit der rechten Hand seine linke Daumen. Das haben wir alles überliefert bekommen. Seine Fasten waren sehr ausgeprägt. Seine Füße waren so glatt, dass sich das Wasser nicht darauf absetzen konnte. So haben sie das beschrieben. Seine Füße waren so glatt, dass Wasser nicht runterlaufen könnte. Und aber in diesem Teil von dem Fuß, was eigentlich eine Ebene, eine Tiefe zeigt, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat das gehabt. Er hatte das gehabt. Aber sein gebliebene Teil vom Fuß war glatt. Er hatte, jetzt gehen wir zu seiner Gehensweise, seiner Gangart, wie er geht, wie er läuft. Er hatte die Gangart eines kräftigen Mannes, der sich energievoll fortbewegte. Aber seine Schritte waren gleichmäßig. Er lief ruhig, wie wenn er einen Hügel herabsteigen würde. Immer wenn er sich umdrehte, drehte er seinen ganzen Körper mit, anstatt nur seinen Kopf zu drehen. Wenn jemand ihn ruft, er macht nicht nur so, sondern sein ganzer Körper dreht sich. So dreht er Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er senkte immer seinen Blick. Allah, nimm dir mal diese schöne Beschreibung und hören. Er ist gar nicht so ein hochmütiger Mensch, der auf der Straße so hochmütig läuft. Seine Blicke waren immer nach unten. Ja? Und er geht, und so haben sie ihn auch beschrieben. Er schaute mehr runter auf den Boden als hoch in den Himmel. Sallallahu alaihi wa sallam. Oft schaute er, sallallahu alaihi wa sallam, Dinge nur zu an, anstatt sie anzustarren. Ja? Kurz, er guckt und das war's. Nicht, ja? Anstatt dass er sie anzustarren. Oft schaute er Dinge nur kurz an. Er grüßte andere, bevor sie ihn grüßen. Er grüßt, bevor man ihn begrüßt. Ein Mann sagte zu Hind, also zu dem Überlieferer, bitte beschreibe seine Sprechweise. Wie spricht er? Hind sagte, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wirkte die meiste Zeit betrübt, und dies in kontinuierlicher Form. Meistens dachte er nach. Also seine meiste Zeit, er war still. Er denkt nach. Und wenn er redet, und wenn er in wichtigen Sachen redet, dann redet er. Aber so in unwichtigen Sachen, er ist still. Und er sagt nichts. Und seine meiste Zeit war mit Nachdenken. Man sah ihn nie völlig erholt. Er sprach nie, wenn es keinen Grund zum Sprechen gab. Er redete nie für lange Zeit hintereinander. Er sprach sehr deutlich und bedeutungsvoll und er machte nur präzise und exakte Aussagen. Seine Aussagen waren so eindeutig, dass niemand Worte davon entfernen oder hinzufügen konnte. Klar und deutlich und exakt. Jeder versteht es und bleibt es im Kopf. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, war sehr freundlich und sorgfältig. Es kam nie vor, dass er gedanklich abwesend war. Es kam nie vor, dass er andere Personen beleidigte. Hört mal zu und guck, ob du solche Eigenschaften besitzt. Es kam nie vor, dass er andere Personen beleidigte. Er respektierte und ehrte die Gnade Allahs zu jeder Zeit. Auch wenn es sich um die geringste Gnade handelt. Allah. Heutzutage man hat was zu trinken, was zu essen, hat schöne Kleidung und schöne Wohnung und man meckert genau. Ich habe nichts. Wenn du ihn fragst, wie geht's dir? Na ja, nicht so. Sag Alhamdulillah. Sag Alhamdulillah. Und guck die Gnaden Allahs, die er dir gegeben hat, und so ist kein Muslim. Und das sage ich auch zu den Frauen. Das sage ich auch zu den Frauen. Und deswegen eine gottesfürchtige Frau, eine tugendhafte Frau, das ist diejenige, wenn es ihr, sage ich noch, ihr ein bisschen normal geht im Leben, nicht, dass sie sagt, wieso bekomme ich nicht wie die Frau so und so. Warum habe ich nicht so eine schöne Kippe wie sie? Warum habe ich nicht so eine schöne Schuhe wie sie? Und jedes und das und das. Sag Alhamdulillah. Und guck die anderen Frauen. Andere Frauen, die gar nicht was zu essen, was zu trinken haben. Und danke Allah Ta'ala, dass er ihnen diese Gnaden gegeben hat. Und zu allen anderen. Ja? Wallahi, ich kenne Personen. In Marokko habe ich sie kennengelernt. Er hat in seinen Schuhen 300 Euro. Ein Anzug, der kostet 1000 Euro. Und seine Parfüm kostet auch über 100 oder 200 Euro. Und du kommst zu ihm, du sagst ihm, wie geht's dir? Er sagt dir, ganz schlecht. Ganz schlecht. Ich sag, Subhanallah. Wa anna bi ni'mati rabbika fahaddith. Wenn Allah Ta'ala dir Gnaden gibt, dann sollst du es zeigen. Und sag Alhamdulillah, Allah hat dir gegeben. Sag den Leuten, wenn du eine Gnade hast, wenn du eine gute Arbeit hast, dann sag, ich habe wirklich eine gute Arbeit, möge Allah mir das bewahren. Aber erzähl nicht neidige Leute. Wenn sie dich beneiden, das ist schlecht für dich. Du erzählst nur tugendhaften, gottesfürchtigen Brüdern, denen du vertraust. Weil Neid zerstört. Neid verbrennt und zerstört. Und deswegen nur unter deinen Brüdern, also beziehungsweise Schwestern, die tugendhaft und gottesfürchtig sind. Also dazu, wie er ihn beschrieben hat, er respektierte und ehrte die Gnade Allahs zu jeder Zeit, auch wenn es sich um die geringste Gnade handelte. Er kritisierte die Gnade Allahs nie, auch wenn sie in den Augen von manchen sehr gering und bedeutungslos war. Er kritisierte nie etwas, das er kostete und lobte es auch nicht. Auch wie Aisha ihm auch beschrieben hat. Wenn ihm das Essen gefällt, dann isst er. Wenn er das Essen, ihm das Essen nicht gefällt, dann isst er halt nicht und das war's. Aber er sagt nicht, was für ein Essen. Ist schlecht, wie hässlich, schlimm, alles. Oder warum? Es gibt hier keinen Salz, hier keinen. Wenn es nicht Salz genug salzig ist, dann geh in die Küche und hol dir ein bisschen Salz. Stop. Wenn es zu scharf ist, dann isst ein bisschen und salam alaikum. Dann brauchst du gar nicht weiter zu essen. Und wenn es nicht schmeckt, dann sag nicht und ärgere nicht deine Frau oder deine Mutter, die dir das gekocht hat. Und sagt, Alhamdulillah, so ist Eigenschaften des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Warum hier immer über Muhammad in den letzten Wochen erzählen, nur wegen dieser Sache von Karikatur, die Mohammed Sassen so gezeigt haben als Terrorist mit einer Bombe im Kopf und wie sie über ihn erzählen, ja, damit wir uns erinnern und damit wir ihn auch mehr lieben. Deswegen sage ich immer trotzdem Dankeschön, dass wir diese Möglichkeit haben, seine Biografie zu studieren und ihn auch näher kennenzulernen. Das ist gut für uns Muslime. Und so hat er auch getrunken. Dreimal. Einmal, Bismillah, sagst du, einmal, Alhamdulillah. Und dann sagst du, Bismillah, einmal, Alhamdulillah. Und dann sagst du, Bismillah, und trinkst du. Und wie hat er getrunken? Nicht so, sag ich mal, dass das Wasser so richtig läuft und dass man das hört, sondern er zieht. Er zieht das Wasser. Er zieht. Und er macht keine Laute dabei. Ja? Und so hat Mohammed Sassen auch getrunken. Alles ist überliefert, alhamdulillah, über uns. Und wenn er fertig ist mit Trinken, sagt er, alhamdulillah, alladhi saqanihi ma'an azban furatan bi rahmatih, wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dhunubi. Ich danke Allah, der mir dieses Wasser gegeben hat, rein und sauber, mit seiner Barmherzigkeit und durch seine Barmherzigkeit und nicht ein schmutziges Wasser durch meine Sünde. Weil wenn wir unsere Sünden mal angucken, dann verdienen wir nicht so ein reines Wasser. Wir werden das niemals verdienen. Nur durch Allahs Barmherzigkeit haben wir ein reines Wasser. Wo ist der Beweis? Guckt mal, als die Sünden auf der Erde verbreitet wurden, haben wir Vögelgrippe. Und haben wir andere Krankheiten in den Kühen und anderen Tieren, weil das durch unsere Sünden ist. Durch unsere Sünden. Das Wasser ist rein und sauber. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das durch seine Barmherzigkeit das so gelassen. Für die Kinder und für uns, um dass wir nicht sterben. Ja? Sonst werden wir alle krank. Alle Menschen werden krank. Denn das Wasser nicht rein und nicht sauber ist. So, er ließ sich bei wirklichen Auseinandersetzungen nie aus der Fassung bringen. Er bleibt immer ruhig. Ja? Er wird nicht, sag ich mal, bei Auseinandersetzungen nervös, wie manche das an einer sogar schlägt. Ja? Oder das eine beschimpft. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war immer ruhig. Einmal kam ein Wüstenaraber zu ihm und er hat ihn von den Schultern gezogen und so hart gezogen, dass seine Schultern rot geworden sind. Und er hat ihm wehgetan. Da kamen die Gefährten, sie wollten ihn schlagen. Dann hat Mohammed Sassen gesagt, nein, lass ihn. Was willst du? Er sagt ihm, gib mir einen Almosen, bitte. Hä? So bittet man um Almosen? Ja, aber wissen Araber, sie sind hart, sie haben auch harte Hände, sie kennen nicht Höflichkeitsformen und sie sprechen so. Und sie sind auch laut, weil in der Wüste sind sie auch alleine. Ja? Und sie reden laut. Und deswegen, als die einmal nach Medina kamen, sie kommen um Bay'a, um diese Huldigung zu sprechen, dann sagen sie, oh Mohammed, komm raus! Ja, Mohammed, komm raus! Und mit lauter Stimme. Und Mohammed sallallahu alaihi wasallam kam von seiner Wohnung raus. Was war? Da kam eine Ayah, wurde offenbart, dass man niemals die Stimme gegenüber des Propheten sallallahu alaihi wasallam hoch macht. Wir dürfen nicht. Ja, الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أو دي ihr glaubt. Macht nicht eure Stimme höher als die Stimme des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und spricht nicht mit dem Prophet, wie ihr miteinander spricht. Als diese Eier herabgesandt wurde, Abu Bakr und Umar, wenn sie sprechen, dann hat man sie nicht gehört. Dann hat man sie nicht gehört. Ein anderer Mann, der heißt Thabit ibn Qais, als er die Eier gehört hat, er ist wochenlang zu Hause geblieben, weinend. Er weint die ganze Zeit. Bis Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn in der Moschee vermisst hat. Wo ist Zayn? Ich vermisse Zayn ibn Thabit ibn Qais. Ich vermisse ihn. Guckt mal, er fragt nach seinen Freunden. Auch ihr, ihr müsst nacheinander fragen. Wenn jemand nicht kommt am Sonntag und so, sagt, wo ist er? Ich frage nach ihm. Dann sagen sie ihm, ja, Rasulallah, seitdem die Eier herabgesandt wurde von Hujurat, er ist nicht mehr zu uns gekommen. Dann geht Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn besuchen. Er klopfte und er kommt rein und er fand Thabit ibn Zayd weinend. Er sagt ihm, ja Thabit, was ist los mit dir? Er sagt ihm, ja Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, zu dir ist eine Eier herabgesandt worden, die kann ich nicht ertragen. Allah hat mich so erschaffen, dass ich eine laute Stimme habe. Ich habe eine laute Stimme und ich habe daran gedacht, wie ich mit dir gesprochen habe, immer. Und ich habe Angst, dass alle meine Taten in die Nichte gegangen sind. Weil Muhammad Allah Ta'ala im Koran gedroht hat. Er sagt, wenn ihr eure Stimmen höher macht, dann gehen alle eure Taten in die Nichte. Deswegen weint er. Weil er so spricht von Natur, die Allah ihm erschaffen hat, so wie er erschaffen ist, ist erlaubt. Deswegen, wenn es Hajj-Zeit war und kamen tausende Muslime, dann Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gepredigt, dieser Thabit ibn Qais, der war der Lautsprecher. Der musste laut sprechen, ja, das! Und das gehört richtig, richtig weit. Ja? Und so hat er geweint. Und deswegen sagt Al-Imam Ibn Arabi, ein Großgelehrter aus Maghrib, er sagt, und diese Aya ist für uns eine Lehre, dass wir auch unsere Stimme immer niedrig lassen. Wann? Wenn wir vor dem Propheten sind. Wie? Vor seinem Grab. Wenn du Medina besuchst und du gehst zu seinem Grab, um ihn zu besuchen und auch ihn zu grüßen, Assalamu alayka ya Rasulallah, dann sei leise. Sei leise. Allah hat ihn lebendig und auch tot geehrt. Ja? Dann sei leise. Es gibt Leute, unwissende Leute in Medina, sie kommen von dem Grab. Hey, lass mich hier bitte, alle. Und sie sprechen alle laut. A'udhu. Das ist nicht gut. Sei leise. Zweitens, wenn du eine Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam hörst, jemand sagt dir, der Gesandte sagt sallallahu alaihi wasallam, dann unterbreche nicht. Und rede nicht dabei, sondern hör zu. Warum? Das ist Muhammad, der mit dir spricht. Wenn ich euch sage, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dann musst du hören. Und es gibt Leute bei Diskussionen besonders. Ja? Man sagt ihm, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, als wäre der Prophet vor dir und er begann zu reden und du unterbrichst ihn. So ist keine Achtung zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also, er ließ sich bei wörtlichen Auseinandersetzungen nie aus der Fassung bringen. Wenn ein Recht missbraucht oder gegen es verstoßen wurde, verärgerte ihn dies total, sodass es schwierig war, ihn wiederzuerkennen. Warum? Weil er bedroht. Auf einmal ist er so zornig, ja, dass man ihn nicht mehr erkennt. Aber wann ist Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam zornig? عائشة رضي الله عنها بشهيت أنس والله ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة لنفسه إلا إذا انتهكت محارم الله Niemals war محمد صلى الله عليه وسلم für seine persönlichen Interessen zornig geworden. Nur wenn es ein Gebot Allahs verletzt wird. Da ist zornig. Genauso als einmal gehört hat, dass ein Mann geschworen hat, dass niemals heiratet. Und dass Mann geschworen hat, dass niemals die Nächte schläft. Wird immer nur beten in der Nächte. Und als Mann gesagt hat, ich werde immer fasten, durchgehen, jeden Tag, dann ist rot geworden. Und man hat ihn auch nicht erkannt und kam in Minbar. Und sagt, diese Leute, die gehen nicht nach meiner Sünde. Ich heirate. Ich esse und faste. Und ich schlafe. Und ich bete auch in der Nacht. Und derjenige, der nicht nach meiner Sünde geht, er gehört mir nicht. Ha? Also, und er pflegte in diesem Zustand zu verweilen, bis dieses Recht seinen rechtmäßigen Platz fand. Also er bleibt so, so nicht, wenn ein Gebot verletzt wird, bis das wieder in Ordnung geht. Dann ist er ruhig. Zu Ende, dann hat ihm Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt, nein, du gehörst nicht zu ihnen, zu dieser zu Thabit ibn Qais. Als geweint hat und hatte Angst, dass seine Taten zunichte gehen, dann hat ihm Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt, nein, nein, du gehörst nicht zu ihnen, damit verstehen wir, dass diese Leute, die diese Art haben, und sie machen das mit einem rechtmäßigen Grund. Was heißt, unser Erlaubnis des Propheten durfte er auch so laut sprechen, dann ist das kein Problem. Genauso wie beim Adhan und so. Ja? Er wurde nie aus persönlichen Gründen verärgert, wie ich gesagt habe. Wenn er auf etwas deutete, ja, nicht so. Er deutet so. Da. Nicht da. Er macht so. Wenn er auf etwas deutete, so tat er dies mit der ganzen Hand. Wenn wir das heute machen, dann können wir das heute machen. Nicht so, ein bisschen runter. So, oder so, warum so? So. In Deutschland ist das ja? Ja. Nicht so, seine Hände gehen nicht hoch, also er macht das immer nur unten. So war Mohammed so was. Also wenn er auf etwas deutete, so tat er dies mit der ganzen Hand und hielt seine Hand stets unten. Ach hier. Und hielt seine Hand stets unten. Nicht wie Hitler. Und hielt seine Hand stets unten, wenn er über etwas sprach. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam umfasste mit seiner rechten Handfläche leicht seinen linken Daumen, während er sprach. Das habe ich vorhin erwähnt. Er drehte sein Gesicht weg, wenn er verärgert war. Jedoch senkte er seinen Blick, wenn er zufrieden und glücklich war. Sallallahu alaihi wasallam. Wenn ich das lese, man bekommt diese Liebe zu ihm. Ja? Und man hofft und wünscht auch, wie das schön, wenn wir ihn sehen. Wallahi, wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns diese Möglichkeit gibt, dass wir mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam setzen können. Und dass wir mit ihm reden können. Und dass wir ihn besuchen können und dass er uns besuchen kann. Ja? Im Jenseits oder auch im Traum, warum nicht? Dass du ihn im Traum siehst. Ja? Dass er dir Ratschläge gibt oder ähnliche Sachen. Es ist eine Gnade von Allah, wenn jemand von dem Prophet sallallahu alaihi wasallam träumt. Er drehte sein Gesicht weg, wenn er verärgert war, jedoch senkte er seinen Blick, wenn er zufrieden und glücklich war. Hauptsächlich bestand sein Lachen nur aus einem Lächeln. Es gibt nicht, das gibt es nicht. Gab es nicht bei ihm. Zumindest bei seiner Person. Sondern wenn er lacht, ein Lächeln. Ein Lächeln. Und wann immer er seinen Mund durch das Lachen öffnete, leuchteten seine Zähne wie Perlen. Und so in einer anderen Überlieferung يخرج من ثناياه نور. Wenn er redet oder wenn er redet oder wenn er lacht, dann kommt von seinen Zähnen die Licht. Jetzt haben die Gelehrten, die Gelehrten des Islams das in zwei Bedeutungen. Sie sagen, entweder ist das so, sie haben das so gesehen, oder das Licht, was da rauskommt, das sind seine Weisheiten, seine Aussagen, die Überlieferungen, die wir jetzt lesen. Der Überlieferer sagte, für einige Zeit hielt ich diese Information geheim vor Al-Hussein. Dann später erzählte ich ihm darüber. Er war schneller als ich. Er war schneller als ich und fragte seinen Vater über das Eintreten des Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Art, wie er sich beim Verlassen verhielt, die Beschreibung etc. Er überließ nicht den Vermutungen. Al-Hussein radiallahu anhu sagte, ich habe meinen Vater, also Ali, und da alles in dieser Überlieferung. Diese Überlieferung ist bei Abu Dawud und bei Tabarani für Mu'jam. Und Al-Albani sagt, das Mindeste, was man darüber sagt, das ist Hasan, dass das gesund ist. Die Art, wie er sich bei Verlassen verhielt, die Beschreibung, also Al-Hussein sagte, ich habe meinen Vater darüber befragt, wie er, also sallallahu alaihi wasallam, seine Zeit zu verbringen pflegte, wenn er sich zu Hause befand. Oh Leute, hört mal, wie hat er jetzt seine Zeit zu Hause verbracht? Im Fernseher? Oder im Internet? Dann gucken wir mal. Er sagt, was er sallallahu alaihi wasallam auch tat und wie er seine Zeit auch teilte. Er entgegnete, er teilte seine Zeit, wenn er zu Hause war, in drei Abschnitte. Einen Abschnitt für den Willen Allahs. Ja, also für Gebete, Allah gedenken und so. Den anderen für seine Familie. Und den dritten teilte er zwischen sich und den bedürftigen Menschen auf. Er hilft den bedürftigen Menschen. Er bevorzugte es, Zeit mit den Menschen entsprechend ihrem Zustand und ihren Bedürfnissen zu verbringen, was dementsprechend variierte. Er konzentrierte sich vorerst auf die nützlichen und wichtigsten Punkte. Oft sagte er denjenigen, die seine Sitzungen besuchten, dass sie die Abwesenden informieren sollen und ihm, sallallahu alaihi wasallam, die Bedürfnisse derer vorbringen sollen, welche ihre Bedürfnisse vom Propheten nicht selber vorlegen konnten. Er fragt immer nach anderen. Wie geht's denen? Was ist mit dieser alten Frau da? Was ist mit diesen weißen Kindern, die dort sind? Das war's. Er will über allen Bescheid wissen, damit er hilft, sallallahu alaihi wasallam. Meistens sagte er zu ihnen, jemand, der die Angelegenheit einer Person vorlegt, welche selber nicht dazu imstande ist, diese seine Sache selbst an die zuständige Stelle zu richten, dessen Füße wird Allah, der Wahr, der Allmächtige, am Tag des Gerichts festigen. Er motivierte sie immer. Wenn du deinen Bruder hilfst, Allah hilft dir in Jenseits. Wenn du deinem Bruder eine Schwierigkeit erleichterst, Allah erleichtert dir die Schwierigkeit in Jenseits. Er hat immer dazu gerufen. Die Menschen, die zu ihm, sallallahu alaihi wasallam, eintraten, wendeten sich nur mit derartigen Angelegenheiten an ihn. Er, sallallahu alaihi wasallam, bot ihnen auch etwas zum Essen an. Und nicht nur, wenn jemand zu ihm nach Hause kommt, wisst ihr, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam macht? Er nimmt sein Gewand und er breitet sein Gewand auf der Matratze für den Gast, dass er auf seinem Gewand sitzen muss. Bitte, setz dich hier dann auf. Sein Gewand, sallallahu alaihi wasallam, als Achtung zu dem Gast. Er erzählt weiter, er sagt, Al-Hussein sagte, radiallahu anhu, ich fragte meinen Vater über die Art, wie sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam außerhalb des Hauses verhielt. Er sagte, er sallallahu alaihi wasallam hütete seine Zunge Und bot den Menschen nur gute und nützliche Anregungen, brachte sie zusammen und trug nie dazu bei, dass sie sich spalteten. Ja, immer, die Muslime sind eins. Wir spalten uns nicht. Und so hat Mohammed Fasnum immer zu Jama'a gerufen, dass wir alle zu seinem Weg gehören. Und so müssen wir auch so sein. So müssen wir auch so sein. Nur wenn dieser Weg zwischen uns und anderen trennt, kann der Islam zwischen uns und anderen trennen? Na klar. Islam trennt schon zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen. Ja? Da, wie klar, la ilaha illallah, auch unter den Muslimen, es gibt Leute, die wal'iyadu billah zur Zerstörung der Religion rufen. Wir haben mit ihnen nichts zu tun. Aber unter den Muslimen, alle anderen Muslimen, wir sammeln sie alle und sie sind unsere Brüder und unsere Geschwister. Und sie haben die Rechte und die Pflichten. Aber auch die Nicht-Muslime, sie haben Rechte und Pflichten. Und wir müssen diese Pflichten auch unternehmen, indem wir gültig sind, indem wir kein Unrecht tun, indem wir ihnen nicht Schlechtes antun. Und das gehört zum Islam. Er wies den ehrbaren Personen in jeder Lage Ehre und betraute sich mit deren Angelegenheiten. Wenn jemand jetzt zu ihm kommt, der von einem Stamm kommt, ein Führer eines Stammes, dann ehrt er ihn, er gibt ihm einen besonderen Platz, ja, damit er auch den anderen gewinnt dadurch. Und damit er ihn auch gewinnt. Ja, und so war Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er warnte die Menschen vor dem Übel und schützte sich vor deren Schlechtigkeiten genauso, obwohl er sallallahu alaihi wasallam es sich durch Missbilligung nie anmerken ließ. Er informierte sich über diejenigen, welche Wert auf das Gute legten und Schlechtigkeiten verhinderten. Er war in all seinen Angelegenheiten gemäßigt. Er war nie nachlässig oder verschwendete seine Zeit nicht umsonst, weil er auch befürchtete, dass, wenn er sich so verhält, die Menschen das Gleiche machen könnten. Er war für jede Sache vorbereitet. Er vernachlässigte nie irgendwelche Rechte und verzieh es nie, wenn es andere taten. Die Menschen, die ihm am nahesten saßen, waren die Besten unter den Leuten. Der beste Gefährte ist aus seiner Sicht derjenige, der den besten Ratschlag und Anregung bietet, während derjenige, der aus seiner Sicht den besten Status hat, derjenige ist, der das beste Beileid zeigt und die anderen unterstützt. Al-Hussein, radiallahu anhu, sagte: Ich habe meinen Vater darüber gefragt, wie die Art des Gesandten sallallahu alaihi wasallam war, während seinen Sitzungen. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wenn er mit seinen Leuten sitzt, mit seinen Gefährten, hielt sich nie an einem Ort auf, ohne Allahs zu gedenken. Ja, immer, bei jeder Sitzung. Es gibt heutzutage Sitzungen, wo Allah gar nicht erwähnt wird. Beide treffen sich zusammen, sie lernen für ein Fach, für die Schule oder für das Studium, oder sie gucken etwas im Fernseher und sie trinken Tee und so und dann tschüss, tschüss. Sie erwähnen nicht Allah. Wallahi, diese Sitzung wird vor Allah subhanahu wa ta'ala gezeigt am Tag der Auferstehung und man wird das bedauern. Man wird diese Sitzung bedauern. Deswegen Kafarat al-Majlis. Damit erlischst du die Sünden und löscht du die Sünden in einer Sitzung, wenn du mit deinen Freunden bist. Sag zumindest diese Dua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Diese Dua sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei der Sitzung, wenn es zu Ende ist. Ja? Und dadurch werden die Sünden gelöscht. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Alle zusammen. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Alle zusammen. سبحانك اللهم وبحمدك. نقرأ سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أشهد أن لا إله إلا أنت. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك وأتوب إليك. دامت جين زندن إن شاء الله تعالى بتخلص إغلاقيس على جلوش. زو إير war für jede Sache vorbereitet. Verlangt, dass ich denn nie irgendwelche Rechte und das. Also wie seine Art war. Also hielt sich nie an einem Ort auf, ohne Allahs zu gedenken. Bestimmte nie einen bestimmten Ort für eine bestimmte Person. Ja, auch dazu. Tatsächlich verbot den Menschen dies zu tun. Saß sich dorthin, wo Platz zum Sitzen fand. Nicht, dass jemand jetzt unter euch, gewöhnt, hier zu sitzen oder hier zu sitzen. Und dann kommt zu spät und weil das sein Platz ist, kommt durch die Reihe auf meinen Platz. Das gibt's nicht. Gibt's nicht. Da, wo du Platz findest, da musst du sitzen und du darfst nicht den anderen dadurch schädigen. Befahl den anderen auch, sich so zu verhalten, wenn sie einen Platz betraten und sich zu den dort Sitzenden gesellen wollten. Fühlte sich wohl, wenn seine Zeit und Aufmerksamkeit unter all seinen Gefährten verbrachte, die mit ihm saßen. Die Person, die mit ihm saß, hatte das Gefühl, dass niemand dem Propheten wichtiger war als er. So haben sie das Gefühl gegenüber dem Propheten. Wenn jemand den Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas fragte, wendete sallallahu alaihi wasallam sich nicht eher von dem Fragenden ab, bis dieser es von sich aus tat. Das heißt, wenn jemand ihn fragt, wendet nicht sein Gesicht weg, erst wenn der andere, wenn der Fragende fertig ist. Ja, so war sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah uns alle diese Charaktereigenschaften schenken. Und wenn jemand den Propheten sallallahu alaihi wasallam um einen Gefallen bat, schickte sallallahu alaihi wasallam ihn nicht mit leeren Händen zurück. Andernfalls, wenn aber nicht hat, sprach sallallahu alaihi wasallam ihm gut zu. In Situationen wie bei Entschuldigungen, wenn den Wunsch desjenigen nicht erfüllen konnte. Also muss immer das Gute sagen. Hatte ein offenes Herz und eine offene Meinung. Dadurch wirkte wie ein guter, freundlicher und achtsamer Vater für jeden. Und Menschen waren in seiner Gegenwart gleich. Sein Zusammentreffen war ein Platz für Beharrlichkeit, Schüchternheit, Geduld und höchstes Vertrauen. Niemand traute sich, etwas Schlechtes über jemand anderen zu sagen. Diejenigen, die an den Sitzungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam teilnahmen, waren gleich in der Güte. Die Menschen, die sich an den Sitzungen des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam beteiligten, unterschieden sich voneinander nur aufgrund ihrer Güte, Frömmigkeit, Rechtschaffenheit und Gottesfurcht. Sie gingen miteinander bescheiden um. Ja? Keiner ist hochmütig. Ja, und überheblich. Sie gingen miteinander bescheiden um. Sie respektierten die Älteren und waren barmherzig zu den Jüngeren. Sie zielten diejenigen, die sich in äußerster Not befanden, sich selber vor. Ja? Sie respektierten und ehrten den Fremden. Al-Husayn radiallahu anhu sagte: Ich habe meinen Vater darüber gefragt, wie sich der Prophet während seinen Sitzungen den Anwesenden gegenüber verhielt. Antwortete: Der Gesandte Allahs wasallam, war stets entgegenkommend. War überlegen in seiner Freundlichkeit und in seiner Vorsicht. War nie hart und grob. Er hob nie seine Stimme in der Öffentlichkeit oder machte Gebrauch von anstößiger Rede. Er hat nie jemanden verleumdet. Er lobte nie jemanden auf übertriebene Art. Er strengte sich für Dinge, die er für sich selbst erreichen wollte, nicht besonders an. Ja? Er enttäuschte nie jemanden. Er mied drei Dinge: Auseinandersetzungen, zu vieles Reden und das Einmischen in Dinge, die für ihn keine Wichtigkeit haben. Das müssen wir nochmal wiederholen. Er mied drei Dinge: Auseinandersetzungen, zu vieles Reden und das Einmischen in Dinge, die für ihn keine Wichtigkeit haben. Die dritte sage ich ganz besonders zu den Schwestern. Ja, er macht es also, was war die dritte? Das Einmischen in Dinge, die für ihn keine Wichtigkeit haben. Außer diesem mied er noch drei andere Dinge. Er sprach nie schlecht über jemanden. Das ist sehr wichtig. Für euch Brüder und auch für Schwestern. Nicht über jemanden schlecht sprechen. In seiner Abwesenheit. Das ist nicht von der Religion. Und das ist nicht gut. Er sprach nie schlecht über jemanden. Er machte sich nie lustig über jemanden. Allah. Sallallahu alaihi wa sallam. Und er hat nie nach den Fehlern von den anderen, von jemandem gesucht, um diesen in Anwesenheit von anderen zu kritisieren. Ja? Das ist auch wichtig. Er sucht nicht Fehler von anderen, damit er das in seiner Abwesenheit dann erzählt und kritisiert. Er sprach nur über Dinge, von denen er hoffte, dafür belohnt zu werden. Wenn du redest, dann guck und siehe, was du da sagst. Bist du dafür belohnt oder bestraft? Weil eine von zwei Sachen ist das. Entweder bist du belohnt oder wirst du bestraft. Das, was dazwischen ist, leere Gerede. Ist leere Gerede. Und leere Gerede ist von Shaitan. Und deswegen musst du deine Zunge so überwachen, dass du nur das Gute von deinem Mund sprichst. Aber es gibt Leute, die können nichts Gutes aussprechen. Sie sind so. Wenn er spricht, dann ist er immer so, so schlecht. Dann schweigen. Besser schweigen. So hat Mohammed Sassim auch gesagt. Inna an yaqula khayra aw yasmut. Entweder sagst du was Gutes oder du sollst schweigen. Aber dass du redest mit schlechten Sachen, das gehört nicht zur Religion. Wann immer er, sallallahu alaihi wa sallam, redete, schauten seine anwesenden Gefährten auf den Boden aus Respekt und Aufmerksamkeit. Das ist eine ganz wichtige Sache. Sie haben ihn so respektiert, dass sie ihm nicht im Gesicht gucken können. Deswegen haben wir nicht Ahaditen von vielen großen Gefährten bekommen, die ihn beschreiben. Waren mehr von den kleinen Gefährten. Ja, aus Besonderheit der Familie. Familie ist ja eine andere Sache. Aber die großen Gefährten des Propheten, wie Abu Bakr, Umar, Uthman, sie haben solche Sachen nicht überliefert, wie er aussah und so. Weil sie konnten ihn nicht auch lange Zeit anschauen. So, seine anwesenden Gefährten schauten auf den Boden aus Respekt und Aufmerksamkeit, wie wenn Vögel auf ihren Köpfen saßen. Das heißt, sie haben Angst, wenn man Angst hat, dass die Vögel sich erschrecken. Deswegen bleibt man so ruhig. So sind sie vor dem Propheten als Achtung, Aufmerksamkeit und Respekt zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn der gesamte Allah sallallahu alaihi wasallam mit dem Sprechen aufhörte, sprachen seine Gefährten. Nie unterschieden sich ihre Meinungen in Anwesenheit von ihm, صلى الله عليه وسلم. Wann immer einer seiner Gefährten redete, hörte der Rest diesem aufmerksam zu, bis er seine Aussage vervollständigte. Nur führende Gefährten sprachen in der Anwesenheit vom Gesandten Allahs. Also nur die Führenden. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam lächelte über Dinge, über welche seine Gefährten lachten, und ebenso zeigte er sallallahu alaihi wasallam sich verwundert über Dinge, über welche sich seine Gefährten wunderten. Er wundert sich auch, wenn sie sich auch wundern. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wies extreme Geduld beim Zuhören auf, um einen Fremden, der einen schwierigen Akzent oder Dialekt hatte, zu verstehen. Er bemüht sich, dass er auch den Akzent versteht, von dem Mann, der vielleicht aus Jemen kommt oder aus Bahrain. Er hat ganz andere Akzent und er hat sich bemüht, ihn zu hören und mit der vollen Geduld. Sallallahu alaihi wasallam. Er stellte dem Sprechenden keine Fragen, bis dieser seine Aussage vervollständigte. Sallallahu alaihi wasallam. Tatsächlich wies der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seine Gefährten dazu an, den Personen zu helfen, die um Hilfe baten. Er sallallahu alaihi wasallam nahm keinen Lob oder Belohnung von einer Person an, ohne dieser auch eine Gunst zu erweisen. Nie unterbrach er einen Sprechenden, bis dieser seine Aussage beendete und von selbst aufhörte oder diese Person aufstand, um wegzugehen. Al-Husayn radiallahu anhu sagte: Ich befragte meinen Vater über das Schweigen des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Er kommentierte: Beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam waren vier Formen der Stille zu beobachten. Wenn er sallallahu alaihi wasallam Ausdauer zeigte, also das ist, da ist er auch ruhig und er schweigt. Zweite Form, wenn er Wache hielt und vorsichtig war. Und wenn er Respekt erwies und wenn er überlegte und nachdachte. Zur Erweisung von Respekt und Überlegung demonstrierte er sallallahu alaihi wasallam auch Ruhe, wenn er sich die Angelegenheiten der Menschen anhörte. Seine Meditation bestand aus dem Zustand des Nachdenkens über die beständigen Dinge im Diesseits. Ah, das ist seine Hauptbeschäftigung. Ha? Das ist seine volle Konzentration. Wenn er zu Hause ist oder in seiner freien Zeit, wo konzentriert er sich? Nicht wie wir. Ha? Wie ich mehr Geld gewinne. Und wie ich so zu diesem schönen Auto ankomme. Und wie ich diese Prüfung bestehe. Und das nur mit Dunya beschäftigt. Oder mit Begierden des Lebens beschäftigt. Er, sallallahu alaihi wasallam, seine Hauptbeschäftigung war jenseits. Jenseits. Er verband Geduld mit Ausdauer. Er wurde wegen weltlicher Dinge und Angelegenheiten nie verärgert. Er war beim Ausüben von guten Dingen überaus vorsichtig, um ein gutes Beispiel für alle Menschen zu sein. Er lehnte alle schlechten Taten und Aussagen ab als Anordnung für die Menschen, damit sie ihm, sallallahu alaihi wasallam, in diesen Dingen nacheiferten. Er, sallallahu alaihi wasallam, nahm jede Mühe auf sich, um etwas Gutes zu tun und vertrat die geeignetste und rücksichtsvollste Meinung als Anordnung, um seiner Gemeinschaft die besten Sitten und Taten für beide Welten zu bieten. Das ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam und so sah er aus. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. Heute inshallah ta'ala haben wir einen neuen Bruder, den wir zum Islam begrüßen werden, der Muslim sein wird oder inshallah ta'ala sein Glaubensbekenntnis vor uns spricht, das ist mit großer Freude, begrüßen wir so einen Schritt von einem guten Bruder, der uns seit einem Monat besucht. Und Alhamdulillah, er sagt, er hat keinen Zweifel, dass das die wahre Religion ist und er fühlt sich in dieser Religion sehr wohl. Inshallah ta'ala, ich bitte den Bruder, wenn ich seinen Namen Salvador gut ausspreche, dass er sich dafür inshallah vorbereitet, ja, inshallah, bis ich dich dann rufe. Wenn ich hat gelesen, gefragt und dann hat er gesagt, das ist meine Religion und ich bin überzeugt und deswegen, Alhamdulillah, der Bruder ist Muslim und er hat die Rechte und die Pflichten von jedem Muslim. Ein Ratschlag sage ich zu Bruder Salvador zu dieser Gelegenheit, dass du diese Umgebung, muslimische Umgebung bewahren musst. Weil hier bist du wie ein Fisch im Wasser. Wie das schöne Beispiel von Sheikh Hassan, was mir gefallen hat. Und wenn du das Wasser verlässt, dann wirst du sterben. Das Wasser ist der Islam und die muslimische Umgebung. Und Fische sind wir. Und wenn wir außerhalb Wasser sind, dann sterben wir. Und deswegen diese Umgebung bewahren. Deine Überzeugung wird immer stärker, wenn du mehr Wissen in der Religion bekommst. Das heißt, lerne und lerne weiter. Und mach Schritt für Schritt, nicht alles auf einmal. Lernen kommt Schritt für Schritt, bis du das alles lernst. Glaubensbekenntnis, damit kommst du offiziell im Islam rein, dass du das mit Herzen sagst und sprichst. Zweitens, das Gebet, dass du das lernst und dass du dann die 5 Gebete pro Tag betest. Und drittens, Fastenmonat, Ramadan, das ist eine Pflicht für jeden Muslim, dass er in diesem Monat tagsüber fastet. Und viertens, das ist Zakat, das ist Almosen, wenn man ab 1000 Euro pro Jahr während eines Jahres spart, dann sind 2,5% nicht dein Anteil, sie gehören dem nicht. Wenn du das isst, dann isst du glühende Steine in deinem Bauch. Wem sollst du das geben? Arme Menschen und bedürftige Menschen. 2,5% von 1000 Euro sind 25 Euro. Ja, es ist gar nichts. Vor Allah subhanahu wa ta'ala, die Stadt nimmt mehr Steuern. Also, und gibt es Al-Hajj, das ist einmal Pilgern nach Mekka, einmal nicht im Jahr, sondern einmal im Leben. Inshallah, komm, du sagst mit mir jetzt Glaubensbekenntnis, ich sage dir das auf Deutsch und dann sagst du hinter den Schatten. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, weißt du? Keinen Gott gibt. Der mit Recht und Wahrheit angebetet wird außer Allah. Der mit Recht und Wahrheit angebetet wird außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Dass Mohammed sein Gesandter ist. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Das ist eine schöne Weise, um Allah Ta'ala zu danken. Dass wir ihm sagen, Walillahi alhamd, Allahu Akbar, Allah ist der Größte, trotz dieser Krieg gegen Islam, kommt das Licht Allahs in den Herzen. Deswegen sagen wir Allahu Akbar, als der Kampf gegen sogenannten Terrorismus, und das ist damit Islam gemeint, Allahu A'lam, Subhanakallahu wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ihr könnt eure Herzen, also Glückwunsch zu eurem Bruder. Der geht weg, ich kasse das gleich leer. Thank you.